Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Regie Annette Kurt. Erster Teil. Me. He gained my heart and my liberty. He's gained my heart with a free goodwill. And I must confess that I love him still. Hey, die gehört mir, du. Nimm dich in Acht. Was der für Schweinereien zu mir gesagt hat, Charlie. Ich schlag dir den Schädel ein, du. Wieso denn? Ich hab sie doch nur gefragt, wie viel sie kostet, du Schlappschwanz. Was? Jetzt reicht's. Achtung, Charlie. Er hat was in der Tasche. Mal sehen, wie ihr das schmeckt. Vorsicht, Mädchen. Das ist Säure. Deine hübsche Fratze. Ja, hier, jetzt sieh dich mal im Spiegel an. Ich wurde wohlhabend und überdies mit einer Reihe von natürlichen Gaben, unter anderem der des Fleißes, geboren und hatte alle Aussichten auf eine glänzende Zukunft. Unter meinen Fehlern sah ich als den schlimmsten eine entschiedene Neigung zu einem gewissen Leichtsinn an, welche ich mit meinem ehrgeizigen Wunsch, öffentliches Ansehen zu erlangen, nicht vereinbar fand. Ich verheimlichte sie also. Wobei es aber eher meine hohen Erwartungen an mich selbst waren als meine Schamgefühle, die mich zu dem machten, der ich war. Obwohl also ein Doppelwesen, wie die meisten Menschen, war ich doch alles andere als ein Heuchler, denn mit beiden Sphären war es mir sozusagen todernst. Sind Sie das, Mr. Hyde? Ja. Besucher? Niemand, nein. Oh, Sie haben sich verletzt, Mr. Hyde. Im Gesicht? Nichts, das ist nichts, gar nichts. Oh, haben Sie von dem Mädchen im King George gehört? Die schreckliche Geschichte. Oh, ja. Ein Mann muss ihr Säure ins Gesicht geschüttet haben. Ein bärtiger... Mr. Hyde? Es soll eine Hure gewesen sein, die nicht hören wollte. Jetzt ist sie da, wo sie hingehört, in der Gosse. Gute Nacht. Mr. Hyde. Sie hat geschrien wie am Spieß, während ihr Gesicht dahinging. Könnte ebenso gut ihre sein. Nein. Ich verpfeife meine Mieter nicht. Egal, was ist. Gut so. Besser nicht. Die Szene war mir eine Wonne. Ihre Schreie, die reinste Musik. Gute Nacht. Der Vertrag ist einwandfrei, Guest. Ich denke auch. Es fehlt an keinem rechtlichen Gesichtspunkt. Dann lasse ich das kopieren, Mr. Utterson. Ganz recht. Und sehen Sie zu, dass eine Ausfertigung noch rechtzeitig zur Post geht. Ja? Mr. Utterson, Sir. Ein Dr. Jekyll möchte zu Ihnen. Er sagt, Sie kennen ihn. Soll ich ihn... Aber ja doch, mein Junge. Das war's dann wohl, Guest. Sir? Ach ja, ich hätte gern noch Dr. Jekylls Testament. Er sagte etwas von einer Änderung. Gewiss, gleich. Dr. Jekyll, Sir. Guten Tag, Sir. Alles wohl und gesund, Mr. Guest? Frau und Kinder? Danke der Nachfrage, Sir. Alles bestens. Und wir sind wieder in Erwartung. Gratuliere. Meine besten Wünsche für Ihre Frau. Ergebensten Dank, Sir. Ich bringe gleich die Unterlagen, Sir. wirklich noch eines. Auf wie viele bringt das denn inzwischen? Das Dutzend müsste bald voll sein. Das Erstaunliche ist, wie stoisch er das hinnimmt. Mir ein Rätsel. Deswegen sind wir zwei lieber gleich Junggesellen geblieben, nicht wahr? Ganz recht. Kommst du morgen zum Dinner mit Lanyon? Ich fürchte, nein. Es gibt zu viel zu tun. Du machst dich so rar, Henry. Ja, wir vermissen dich bei unseren Abenden. Es lässt sich leider nicht ändern. Aber was mich zu dir führt... Ja, in deinem Brief sagst du etwas von Änderungen an deinem Testament. Herein. Das Dokument, um das Sie gebeten hatten, Sir. Und ich soll den Dekanter und Gläser bringen, hat Mr. Guest gesagt. Ich stell das hier ab, danke. Du hast doch eine recht ordentliche Schrift, Junge. Ich glaube schon, Sir. Dann lass dir von Mr. Guest das Dokument geben, das er gerade mitgenommen hat. Sag ihm, ich hätte dich beauftragt, es zu kopieren. Ja, Sir. Danke, Sir. Ich habe über dein Testament nachgedacht und finde... Ich weiß, dass du mit den neuen Klauseln nicht einverstanden bist, aber ich möchte sie drin haben. Es tut mir leid. Und ich möchte dich bitten, dass du dir die Sache noch einmal genau überlegst. Es ist nun einmal so, dass ich die Zuwendung einem Menschen machen möchte, der mir sehr nahe steht. Ein alter Freund, wie ich es bin, ist er nicht. Mit Verlaub. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, nicht wahr? Und scheint dich in seinen Bann gezogen zu haben. Trotzdem. Natürlich. Ich bin auch dein Anwalt. Wenn du mir nur zugehört hast. Noch einmal. Es gibt gute Gründe, dass ich so verfahre. Auf dein Wohl, mein alter Freund. Dann wollen wir es also hinter uns bringen. Dein Bekannter soll dein gesamtes Vermögen erhalten. Ja, abgesehen von einigen kleineren Vermächtnissen, die bleiben unverändert. Ansonsten, ja, wie ich es festgehalten habe, im Falle meines Todes oder meines Verschwindens... Ja, siehst du, ich bin gar nicht einverstanden mit diesem Begriff. Er ist äußerst unpräzise. Innerhalb von 3 Kalendermonaten nach deinem Verschwinden, heißt es in deinem Brief... Ja, mach einen Monat daraus, der Rest bleibt. ...soll also alles besagtem Menschen übereignet werden. Werden wir den Begünstigten denn einmal vor Augen bekommen? Dazu besteht keine Notwendigkeit, nicht wahr? Das nicht, nein. Es ist nur alles höchst seltsam, mein lieber Henry. Dieser Mann tritt mit allem sozusagen in deine Fußstapfen. Du enthebst ihn, nicht gerechnet die kleineren Summen für deine Leute, aller Auflagen und Beschwernisse. Um nicht um den heißen Brei zu reden. Als Freund wie auch als Anwalt missbillige ich das. Es erscheint mir einfach als zu willkürlich. Als hätte ich es mit einem Mann zu tun, der nicht ganz... Nun, nicht ganz bei Trost ist. Aber als mein Anwalt wirst du tun, worum ich dich gebeten habe. Von deiner gerade eben beschlossenen Änderung abgesehen, kannst du unterschreiben. Ich kann die Änderung hier vornehmen, wenn du willst. Bitte. Lanyon und ich speisen wie üblich um 8 Uhr zusammen. Nur wir zwei. Falls du es dir noch einmal überlegen willst. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Fertig. Deine Initialen unter die Änderung und deine Unterschrift am Ende. Weiß dein Freund wenigstens von seinem Glück? Oh ja. Ja. Dann kann man diesem Hyde wirklich nur aus vollem Herzen gratulieren. Der Fluch der Menschheit ist, dass die beiden widerstreitenden Teile in einem jeden von uns doch so miteinander verbunden sind, dass sie einander ständig bekämpfen. Was aber nun, wenn sie voneinander getrennt wären? Dies war ein Gedanke, der mich aufs Höchste anzog und dem ich mich seit Jahren sowohl theoretisch als auch über wissenschaftliche Versuche zu nähern trachtete. Schließlich schien von der experimentellen Seite her Licht auf das Problem zu fallen. Ich entdeckte, dass gewisse Kräfte die Macht hatten, eine gegebene fleischliche Hülle zurückzudrängen, wie der Wind die Vorhänge eines Zeltes teilen kann. Und es gelang mir auch, ein Mittel herzustellen, mit dessen Hilfe jene Kräfte in einer neuen Gestalt auftraten, die dennoch durchaus meine eigene war, weil sie den Stempel meiner niedrigeren Instinkte trug. Lange zögerte ich, bevor ich den ersten praktischen Versuch wagte. Ich hatte von einem Chemikalienhändler eine Menge eines bestimmten Salzes gekauft, das, wie mich meine Experimente vermuten ließen, das letzte für meinen Versuch erforderliche Ingredienz wäre. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sich wohler fühlen, wenn es ihnen schlecht geht. Das Menschengemüt ist ein seltsames Ding. So viel dürfte feststehen. Was soll ein Arzt auch anderes finden? Mein Gemüt hindert mich jedenfalls derzeit an einem gesunden Schlaf. Stück für Stück meines Friedens droht mir dahin zu gehen. Wie einem Hund sein Knochen. Na, dann hätten wir das Thema unseres heutigen Abends wohl erreicht. Ach, Lanya. Bin ich so leicht zu durchschauen? Mehr oder weniger schon. Dann mal heraus mit der Sprache, mein lieber Utterson. Es ist so schwierig, davon zu sprechen. Ich habe meine Schweigepflicht. So gut wie du die deine. Dann versuch es einmal ohne Namensnennung. Ich kann aber auch meinen Mund halten, wenn dir das bequemer ist. Wir beide dürften doch die ältesten Freunde sein, die Henry Jekyll hat, oder nicht? Wäre schön, die wären jünger. Aber ja, der Satz dürfte zutreffen. Warum? Ich meine, man sieht ja nicht sehr viel von ihm dieser Tage. Ah, ich dachte, ihr beide teilt berufliche Interessen. Tja, Jekyll, es ist nicht erst seit kurzem, dass er mir, wie soll ich sagen, abhanden gekommen ist. Es hat vor Jahren angefangen, wenn ich es recht bedenke. Er wurde mir zu verdreht. Fremd, hat sich in meinen Augen sogar regelrecht verirrt. Ohne Übertreibung, verirrt, ja. Schwer zu verstehen. Ich rede von wissenschaftlichen Dingen, wohlgemerkt. Ansonsten sind wir Freunde geblieben. Ich habe meine Bedenken nie erwähnt, weil ich unseren alten Bund nicht vor die Hunde gehen lassen wollte. Aber wenn man sowieso nichts mehr von ihm und seiner Arbeit zu sehen bekommt, nichts als unwissenschaftlicher Humbug. Eure Entfremdung hat ausschließlich berufliche Gründe, sagst du? Ja, aber das genügt. Es ist mir absolut unmöglich, einen Kollegen ernst zu nehmen, der sich auf pseudowissenschaftliche Versuche einlässt. Dazu ist mir meine Zeit zu schade. Das wusste ich ja gar nicht. Tja, mein Freund, wie du siehst, gibt es da nicht mehr viel Gemeinsames. Ich bedauere es selbst. Sag mir noch eines. Bist du irgendwann einmal auf ein Protégé von ihm gestoßen, einen gewissen Hyde? Hyde? Nein. Nie gehört. Versuch auch mal den Port. Ausgezeichneter Jahrgang. Es hätte ja sein können. Schenk mir ein Glas ein. Ja, bitte. Du erinnerst dich an meinen Neffen, Richard Anfield? Den unternehmungslustigen jungen Mann. Wir treffen uns gelegentlich, gehen zusammen essen, auch in Konzerte. Man kann die interessantesten Dinge von ihm hören. Aber neulich hat er mir von einem wirklich seltsamen Erlebnis berichtet. Er war in der Stadt unterwegs. Dicker Nebel lag über den Straßen. Verdammter Nebel. Kann meinen Weg gar nicht mehr finden in dieser Suppe. Guten Abend, Sir. Guten Abend, mein Kind. Weg da! Aus dem Weg! Was fällt Ihnen ein, das Kind umzurennen? Sie haben der Kleinen wehgetan. Was stellt sie sich mir in den Weg? Ich habe gesagt, sie soll Platz machen. Hören Sie sofort auf! Was ist denn? Mary! Dad! Was soll denn das? Was ist denn da los? War er das? Gar nicht, dieses Schwein! Antwort! Ich halte ihn fest. Für das Kind suchen Sie besser einen Arzt. Sitzt Dr. Snelly noch ein paar. Er soll bitte rasch kommen. Was lasst denn auf der Stelle? Was hat denn die Kleine? Ich geblieben, Sie Pflege. Ich will mit diesem Pack hier nichts zu tun haben. Kind einfach umzurennen, was fällt Ihnen denn ein? Halten Sie mir gefälligst keine Predigt. Ja. Warten Sie nur, Mister. Sie nehme ich mir gleich vor. Wo bleibt denn der Arzt? Schon da. Etwas Platz, bitte. Also, Doktor. Mein Gott. Wer war denn das? Dieser Gentleman hier. Den muss man einsperren. Lass doch mal sehen. Unterstehen Sie sich, mich festhalten zu wollen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Habt ihr gehört? Jetzt werden wir erst mal was Dringendes mit ihm erledigen. Sie werden mich doch wohl nicht hier diesem Mob ausliefern wollen, ne? Haben Sie einen besseren Vorschlag? Nein, aber ich vielleicht. Das Kind braucht Pflege. Zahlen Sie den Eltern etwas. Ja. Zahlen? Für diese Rotznase? Ein Guinea von mir aus. Vom Teufel, Kerl! Ha, nicht unter 100. Hier soll aus meinem Missgeschick Kapital geschlagen werden. Sie hat sich mir absichtlich in den Weg gestellt. Jetzt lügen Sie nicht auch noch dazu. Sie ist am Rücken und am Arm verletzt. Der muss ihr ins Gesicht getreten haben. Was? Ins Gesicht? Was ist das schon, ne? Was das ist? Eine Schande ist das. Und ein Skandal, der Ihnen Ihr Leben lang anhängen wird. Wir wollen dieser lächerlichen Szene jetzt ein Ende bereiten. Von mir aus 100 Guineas. Ein Scheck. Bar. Oh, so viel habe ich nicht bei mir. Ich muss das Geld erst beschaffen. Sie können mitkommen, wenn Sie Angst haben, dass ich davonlaufe. Das werden wir auch. Bringen Sie Ihre Kleine erstmal nach Hause. Ich sehe dann morgen wieder nach ihr. Gut, Doktor. Sie kommen mit? Ja. Hier entlang, bitte, die Herrschaften. Kommen Sie. Wenn Sie bitte hier warten wollen, Gentlemen, ich bin gleich zurück. Lassen Sie die Tür offen. Gleich zurück, sagte ich. Was für ein Mensch. Dem Kind hätte noch Schlimmeres passieren können. So böses, verdorbenes, hasserfülltes Gesicht habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Er kommt. Ja, 10 Goldguineas. Und ein Scheck. Bar, haben wir gesagt. Keine Sorge, ich bleibe zu Ihrer Verfügung, bis die Banken geöffnet haben. Wo schlagen Sie vor? Am besten wohl in meiner Praxis. Wir holen den Vater des Mädchens dazu. Und vielleicht noch einen Freund. Eine ganze Wachmannschaft. Aber von mir aus. Gehen wir, mein Herr. Und dann? Utterson, wie ging es weiter? Sie haben die Sache ausgesessen. Der Scheck wurde anstandslos kassiert, obwohl er gar nicht von ihm ausgestellt war. Und? Und im nächsten Augenblick, nachdem er das Geld übergeben hatte, war er auch schon weg. In einem Haus verschwunden. 3 Fenster im ersten Stock, unten keines, nur die Eingangstür. Und die lag direkt an dem Haus des Mannes, der den Scheck ausgestellt hatte. Er hatte einen Schlüssel zu dem Haus. Richtig. Wir wissen beide nur zu gut, um wessen Haus es sich handelt. Und der Unhold war... Hyde. Wenn diese Geschichte erst einmal publik geworden ist, wird er zu den bestgehassten Männern der Stadt gehören. Spät eines Nachts hatte ich der Versuchung nicht länger widerstehen können. Mischte ein bestimmtes Salz in die vorhandene Tinktur, kontrollierte ihr Brodeln in der Retorte und goss sie, als das Aufwallen nachgelassen hatte, in mich hinein. Übelkeit, Zerren der Glieder, Todesangst waren die Folge. Aber bald darauf schien ich wie aus einer schweren Krankheit zu erwachen. Ein Strom ungeordneter, sinnlicher Vorstellungen durchzog meine Fantasie und ein nicht gekanntes Freiheitsgefühl erfüllte meine Seele. Ich reckte voller Glück die Arme nach vorn und erkannte im selben Augenblick, dass ich kleiner geworden sein musste. Damals befand sich der Spiegel, der neben mir steht, während ich dies notiere, noch nicht in meinem Arbeitsraum. Erfüllt von Triumph und Hoffnung, beschloss ich, mich in meiner neuen Gestalt in mein Schlafzimmer vorzuwagen, noch ehe der Tag das Personal wecken würde. Ein Fremder in meinem eigenen Haus überquerte ich den Hof und stahl mich durch die Korridore in das Zimmer. Und da angelangt, erblickte ich zum ersten Mal als Spiegelbild ihn. Ich kann nichts feststellen, was dir organisch fehlen würde, mein lieber Utterson. Spanne aus. Du hast eine gefragte Kanzlei, das wissen wir. Aber Mr. Guest kann die Geschäfte leicht 4 Wochen allein führen. Verschwinde von hier. Schottland. Hol ein paar schöne Lachse aus den Flüssen. Alles gut und recht. Aber die Geschichte, die mir mein Neffe erzählt hat, beunruhigt mich mehr und mehr. Du bist seltsam besessen davon, mein Freund. Ich habe das neulich Abend schon bemerkt. Besessen? Ja, möglich. Neuerdings träume ich sogar davon. Ein Mann, der ein Kind halb zu Tode trampelt. Was hat jemand wie Jekyll mit einem solchen Scheusal zu tun? Ja, es mag nicht sehr gentlemanlike sein, aber wenn du dir gar nicht anders zu helfen weißt, frag ihn. Ich komme ja nicht heran an ihn. Er empfängt niemanden, auch keinen von seinen Freunden. Aber noch mehr liegt mir eigentlich daran, diesem Hyde ins Gesicht zu sehen. Als läge da der Schlüssel zu dem Geheimnis. Dann lass dir etwas einfallen, mein Bester. Laure dem Kerl auf. Irgendwann wird er dich schon vor die Flinte kommen. Aber wenn er wirklich so ein Monster ist, also sei ein bisschen vorsichtig, ja? Guten Abend, Sir. Immer noch zu Gang? Ich warte auf einen Freund, Constable. Über 2 Stunden, ja? Ganz recht. Geht mich ja vermutlich nichts an, Sir, aber was hat ein Gentleman wie Sie um 22:30 in der kalten Nacht an einer dunklen Straßenecke zu suchen? Die Nacht davor genauso. Und die davor auch schon. Sie könnten mir Ihren Namen gleich dazu sagen, Sir. Constable, ich warte auf jemanden. Und der jemand ist noch nicht eingetroffen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Na, womöglich doch. Zum Beispiel Ihren Namen jetzt bitte, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh, den sollen Sie gerne wissen. Utterson, ich bin Anwalt. Hier ist meine Karte, Constable. Aber das könnte er sein. Danke, Sir. Und das wäre endlich der Gentleman, auf den Sie gewartet haben. Ja. Ja. Gut, dann wünsche ich eine gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Constable. Mr. Hyde, wenn ich recht vermute. Was wollen Sie? Ich bin ein alter Freund von Dr. Jekyll. Und dies hier scheint ein Teil seines Hauses zu sein. Mein Name ist Utterson, Guard Street. Sie haben meinen Namen wohl schon gehört? Da wir hier gerade zusammentreffen, lassen Sie mich vielleicht kurz... Dr. Jekyll ist nicht zu Hause. Lassen wir das. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Mit dem größten Vergnügen. Was darf es sein? Wenn Sie Ihr Gesicht einen Augenblick ins Licht der Laterne wenden wollten... Mein Gesicht. Warum nicht? Das war alles? Jetzt werde ich Sie wiedererkennen. Das war alles, ja. Wie haben Sie mich wiedererkannt? Durch Beschreibung. Wessen? Durch wessen Beschreibung? Wir haben gemeinsame Freunde. Lass sie nicht sagen. Gemeinsame Freunde. Als da wären. Zum Beispiel Jekyll. Er doch nicht. Unfug. Er hat ihn doch nicht von mir erzählt. Sie Schandmaul. Ich muss doch bitten. Wo bleiben Ihre Manieren? Da. Zum Teufel damit. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Poole. Ist Dr. Jekyll zu Hause? Bedauere, Sir. Dr. Jekyll muss außer Haus sein. Poole, im Näherkommen sah ich Mr. Hyde durch die alte Nebentür hineingehen. Ist das in Ordnung, wenn Mr. Jekyll nicht zu Hause ist? Ganz recht, Sir. Mr. Hyde hat seinen eigenen Schlüssel. Woraus ich schließe, dass Ihr Herr dem jungen Mann ungewöhnliches Vertrauen entgegenbringt. Das Personal ist angehalten, seinen Anordnungen zu folgen, Sir. Ich bin ihm hier nur nie begegnet, oder täusche ich mich? Großer Himmel, nein, Sir. Er speist nie hier. Nie. Überhaupt hält er sich wenig in diesem Teil des Hauses auf. Er kommt und geht gewöhnlich durch den Nebeneingang. Tja, dann empfehle ich mich. Gute Nacht, Poole. Mr. Utterson? Verzeihung, wenn ich störe, Sir. Lehrt die Erfahrung Sie auch, Guest? Dass, wenn man mit dem Schlimmsten nur fest genug rechnet, dieses auch eintrifft. Ich habe nur bemerkt, Sir, dass Sie zurzeit gelegentlich nur nicht allzu sehr bei der Sache sind, mit Verlaub. Ich bitte um Verzeihung, mein lieber Guest. Sie haben vollkommen recht. Meine Gedanken sind woanders. Diese Tage traf ich Ihren Neffen, Mr. Enfield, im Theater. Er erkundigte sich nach Ihnen, Mr. Utterson. Ich erlaubte mir, auf seine Frage hin zu bemerken, Sie seien ein wenig zerstreut. Zerstreut? Ich weiß nicht. Ich persönlich würde es wohl eher beunruhigt nennen. Setzen Sie sich, Guest. Ich möchte gern wissen, ob Sie von sich sagen können, dass Sie irgendwann einmal dem leibhaftigen Bösen begegnet sind. Ich meine, einem Menschen, der sozusagen durch und durch angefüllt ist mit einer bösen Kraft. Ich denke, nein, Sir. Ich auch nicht. Bis neulich Abend, als ich die Bekanntschaft von Dr. Jekylls Freund Hyde machte. Er sprach flüsternd. Er zischte gewissermaßen. Ein Mensch, den ich nicht anders bezeichnen kann als deformiert. Noch sein Lächeln hatte etwas Mörderisches. Ich verstehe nicht. Derselbe Mr. Hyde, dem... Ja, Guest. Das ist es eben. Kaum mehr Mensch, nur noch seiner Gestalt nach. Was ich in seinen Augen sehen musste, lässt mich nicht mehr los, Guest. Armer Henry Jekyll. Befreundet mit einem Mann von solchem Wesen. Dass Hyde kleiner, schmächtiger und auch jünger war als Jekyll, erklärte ich mir damit, dass die böse Seite meines Lebens weniger entwickelt, weniger stabil war als die gute. Was seine unleugbare Hässlichkeit betraf, so empfand ich keinen Widerwillen, eher ein vertrautes Gefühl. Auch das war mein Ich. Dennoch war ich voller Ungeduld, den zweiten Teil meines Experiments durchzuführen. Denn jetzt musste sich erweisen, ob ich meine Identität womöglich unwiederbringlich eingebüßt hatte oder ob ich sie zu wechseln vermochte. Und so trank ich die Flüssigkeit abermals, erlitt noch einmal die Qualen der Auflösung und kam wieder zu mir in der Gestalt und mit dem Gesicht Henry Jekylls. Die Droge, so zeigte sich auch im Folgenden, wirkte unterschiedslos. Sie war weder teuflisch noch göttlich. Sie war freilich imstande, das Zuchthaus meiner Veranlagung zu sprengen. So sehr andererseits Hyde ganz und gar schlecht war, so wenig hatte Jekyll aufgehört, beides zu sein. Die alte, widerspruchsvolle Mischung, die ich nicht zu bessern vermocht hatte. Hier setzte die Versuchung ein, der ich bis zur Versklavung verfiel. Ich brauchte ja nur zu der Droge zu greifen und war die Gestalt des angesehenen Mitbürgers und Forschers los. Es war zu jener Zeit, dass ich, um volle Bewegungsfreiheit zu haben, das Quartier in Soho mietete und einrichtete, in dem Hyde später von der Polizei gesucht werden sollte. Dann setzte ich meine Dienerschaft davon in Kenntnis, dass ich einem gewissen Mr. Hyde, den ich genau beschrieb, volle Bewegungsfreiheit in meinem Haus gewährt hätte. Schließlich hatte ich begonnen, dort in meiner anderen Rolle auch tatsächlich aufzutreten. Wütet in Soho. Polizei tappt im Dunkeln. Junges Mädchen im Green Park attackiert. Jack the Ripper auferstanden. Polizei bittet um Mithilfe. Drei Mädchen überfallen und misshandelt. Lesen Sie. Wo Vorzügliches Dinner, mein lieber Jekyll. Auf dein Wohl. Und auf das Ihre, Kerl. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits, Utterson. Na, im Übrigen schließe ich mich Ihrem Lob an. Ihr Koch hat vorzüglich gearbeitet, Dr. Jekyll. Nun, mit seiner Palette an Weinen würde ich ihn am liebsten an das Hohe Haus empfehlen, wo man sich besser gleich auf Ale beschränken würde. Danke, meine Freunde. Aber schlechten Wein im Unterhaus kann ich mir eigentlich nur mit den gelegentlich hitzigen Temperaturen durch die Debatten erklären. Ganz recht. Die irische Frage erzielt Siedepunkte müheloser als jede Garküche. Und manchmal auch den entsprechenden Dunst. Bravo. Nichts für ungut. Natürlich nicht. Man darf sich in der Politik nicht gleich beleidigt fühlen. Ohne dickes Fell bleibt mir ja besser fern. Ja, aber das war leider mein Stichwort. Das Hohe Haus hat noch eine Sitzung angesetzt. So spät noch? Wirklich? Ja, ich muss mich empfehlen. Aber lassen Sie mich Ihnen danken, dass Sie mich in Ihren Kreis aufgenommen haben, Gentlemen. Es ist mir bekannt, dass Sie seit vielen Jahren regelmäßig Umgang miteinander pflegen. Tja, und jetzt verstehe ich, warum. Das Kompliment könnte auf Sie zurückfallen. In 4 Wochen, wenn ich mich nicht irre, bin ich als Gastgeber an der Reihe. Aber wir können uns alle nur freuen, dass unser gemeinsamer Freund Jekyll in unsere Runde zurückgekehrt ist, sozusagen. Es war ja zuletzt nicht mehr so. Lassen wir das jetzt. Wir haben festgestellt, Lenin, dass wir unverändert verschiedene Standpunkte in wissenschaftlichen Fragen haben, aber auch, dass wir Freunde geblieben sind, nicht wahr? Wenn Sir Denvis Carew, wie ich annehme, freundschaftlichen Umgang mit Gegnern im Parlament pflegt, dann werden wir gewissen Unterschieden in unseren wissenschaftlichen Ideen nicht erlauben, sich zwischen uns zu stellen. Also, bestens. Aber wenn Sie jetzt wirklich aufbrechen wollen, Sir Denvis, darf ich anbieten, Sie in meiner Kutsche mitzunehmen? Ja, aber gern. Meine Richtung ist die Ihre. Du auch, so früh. Ich erwarte morgen einen vollen Praxistag, Jekyll. Von Husten über Masern bis zu Diphtherie. Während du von diesem Druck verschont bleiben und dich in die höheren Gefilde der Forschung zurückziehen wirst. Also, Sir Denvis? Und du, Utterson? Ich denke, ich werde mir noch ein Glas Port genehmigen, bevor ich mich auf den Weg mache. Gut so. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Erfreulicher Abend. Ja, solange man nicht erwartet, von Carew zu hören, was man nicht schon weiß. Er beißt sich ja eher die Zunge ab, bevor er Interna preisgibt. Hält sich aber auch im Hohen Haus zurück. Ein Hinterbänkler, mit anderen Worten. Dann kann ihm ja nicht viel passieren. Ich kann es mir als nicht sehr befriedigend vorstellen, aber für einen alten Mann, warum nicht? Exzellent. Ein 82er? Der unfehlbare Kenner, wie? Wenn, dann nur auf diesem einen kleinen Gebiet. Ist gut. Und? Hat Körper. Ich möchte mit dir sprechen, Jekyll. Wenn du dich untersuchen lassen willst, du weißt ja, ich habe meine Praxis längst aufgegeben, Gott sei Dank. Also in dem Fall ist Lenin dein Mann. Nein, es geht nicht um mich. Ich möchte auf dein Testament zurückkommen. Ach, mein Lieber, ist ja kaum zu glauben. Du machst dich wirklich ganz verrückt damit. Noch nie habe ich einen Menschen derart um andere Leute Geschäfte besorgt gesehen. Höchstens, dass sich noch Lenyons Kummer um meine, wie er es nennt, wissenschaftliche Häresie damit vergleichen ließe. Er kann mich übrigens immer noch auf die Palme bringen. Trotzdem hast du ihn eingeladen? Ich habe in der letzten Zeit ohnehin sehr zurückgezogen gelebt und fand, ich sollte mir einen Ruck geben. Auch wenn der Mann kein Wissenschaftler ist, nichts wirklich versteht von Forschung. Also auch nichts von Entdeckungen. Hast du denn eine gemacht? Denkbar. Während Lenin Masern und Schnupfen kuriert hat. So herablassend von einem alten Freund zu sprechen. Es tut mir weh, das zu hören. Ich bitte dich, er ist ein braver Kerl, aber eben doch nur ein Ignorant erster Güte. Ehrlich gesagt hat mich kein Mensch je mehr enttäuscht als er. Das Testament, Jekyll. Ich kann es einfach nicht billigen. Mein Testament? Natürlich nicht. Das hast du mir schon gesagt. Dann sage ich es dir nochmal. Inzwischen habe ich etwas von Hyde erfahren. Das behalte bitte für dich. Das ist kein Thema zwischen uns. Und zwar äußerst bedenkliches. Ich muss darauf bestehen, du kennst meine Lage nicht. Ich... Ich... Sie ist äußerst schmerzlich, Utterson. Extrem. Es ist eine der Geschichten, die nicht in Ordnung zu bringen sind, indem man darüber spricht. Jekyll, wir kennen uns nun so viele Jahre. Und du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Rede dir die Sache von der Seele. Sag es mir, und es wird in meiner Brust bewahrt bleiben, welche Macht Hyde über dich zu haben scheint. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Oh, mein lieber Utterson. Wie gut du bist, wie... Ja, also, einfach gut. Ich danke dir sehr. Sprich jetzt. Ich weiß, dass ich dir mehr vertrauen kann als jeden anderen Menschen auf dieser Welt. Ja, mich eingeschlossen, wenn das möglich wäre. Aber es geht um etwas anderes, als du dir wohl vorstellst. Um dein gutes Herz zu beruhigen, will ich dir etwas sagen. In dem Augenblick, in dem ich eine entsprechende Entscheidung treffe, bin ich halt los. Ich versichere es dir. Ganz gewiss? Ja. Ja, ganz gewiss. Und ich danke dir noch einmal. Lass mich nur noch ein Wort hinzufügen, von dem ich weiß, dass du es verstehen wirst. Danach lass bitte die Sache ruhen. Wenn du darauf bestehst, muss ich wohl. Da wir nun schon einmal den Punkt berührt haben, wie ich sehr hoffe, zum letzten Mal, möchte ich, dass du etwas verstehst. Ich habe tatsächlich großes Interesse an dem armen Hyde. Ich weiß, dass du ihm begegnet bist. In der Tat. Er hat es mir gesagt. Und ich fürchte, er war grob zu dir. Reichlich, ja. Trotzdem, mein Interesse an Hyde ist stark und aufrichtig. Und wenn ich aus dieser Welt scheide, soll er auch wirklich bekommen, was ihm nach meinem Willen zusteht. Und dass du dafür sorgen wirst, sollst du mich jetzt versprechen. Eine große Last wäre von meiner Seele, wenn ich mich darauf verlassen könnte. Ich werde ihn nie leiden können. Darum bitte ich dich auch nicht. Nur darum, dass du für das Recht sorgst, wenn ich einmal nicht mehr bin. Also gut. Ich verspreche es dir. Sir, haben Sie schon in der Zeitung gelesen? Nanu, Guest, so stürmisch heute? Pardon, Mr. Utterson, aber es betrifft Ihren Freund, Dr. Jekyll, Sir. Was hat er denn angestellt, um in die Zeitung zu kommen? Er hat einen Vortrag im Institut gehalten. Ich hatte gedacht, Sie würden auch kommen, Sir. Was war denn das Thema? Es war ein Teil einer ganzen Reihe von Vorträgen. Ich bemühe mich, möglichst viele davon zu hören. Die Times hat sich unnötigerweise ein wenig lustig gemacht. Worüber ging es denn nun? Oh, über die Wirkung von Drogen. Naja, von bestimmten Drogen auf Mensch und Tier. Offenbar sind einige geeignet, unser Bewusstsein zu verändern. Ach nein. Er hat das Beispiel Opium herangezogen und sich von da aus mit Substanzen befasst, die Trancezustände hervorrufen. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihm erfolgen konnte, was erst recht für die Journalisten gilt, die sich über ihn mokieren. Dr. Lanyon war ebenfalls da und hat Dr. Jekyll heftig widersprochen. Oi. Es hat fast einen Tumult gegeben. Das picken sich natürlich auch die Zeitungen heraus. Naja, selbst die Times. Ich lasse Ihnen die Zeitung da, Sir. Danke, Guest. Was ist denn da los? Zu Mr. Utterson. Der Gentleman hier will unbedingt Mr. Utterson sprechen. Aber ich habe ihm gesagt, er soll sich gefälligst anmelden. Ohne Termin geht nichts bei uns. Weil es um einen Mord geht, Sir. Hergelaufene. Kommen Sie in Gottes Namen herein. Danke, Junge. Geh wieder an deine Arbeit. Guest, wenn Sie bitte noch einen Augenblick hier bleiben wollen. Also, Sergeant? Spreche ich mit Mr. Utterson, Anwalt des Straf- und Zivilrechts. Ganz recht. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Sergeant Jones, Sir, von Scotland Yard. Es geht um einen Mordfall, Sir. Das Opfer wurde mit einem Knüppel niedergeschlagen und vom Täter zu Tode getrampelt. Scheußliche Angelegenheit, Sir. In der Tasche des Opfers fand sich ein versiegelter und an Sie adressierter Brief. Darf ich sehen? Hier, Sir. Nur eine kurze Mitteilung in einer Rechtssache. Was hat sich noch bei dem Toten gefunden? Eine gefüllte Geldbörse und eine goldene Uhr. Sonst nur dieses Kuvert, keine Visitenkarten oder ähnliches. Wir vermuten, dass Sie mit ihm bekannt sind und wir brauchen eine formelle Identifizierung. Ich habe einen Wagen da. Wenn ich Sie im Namen von Inspektor Newcomen bitten dürfte, mich zu begleiten, Sir. Das wäre am einfachsten. Wir wären Ihnen sehr verpflichtet. Gewiss. Guest, dann übernehmen Sie bitte Mrs. Arndale um 11 Uhr und entschuldigen Sie mich bei ihr. Natürlich, Sir. Gehen wir, Sergeant. Ich muss Sie warnen, Sir. Der Anblick ist unangenehm, wenn Sie ihn überhaupt erkennen können. Wir wollen nur den Namen wissen. Also, Sergeant? Ja, Sir. Mein Gott. Das Gesicht. Wer tut so etwas? Können Sie den Mann erkennen, Sir? Es ist der Parlamentsabgeordnete Sir Danvers Carew. Danke, Sir. Wie und wo ist das um Himmels Willen passiert? Ich bin dabei, die einzige Zeugin zu vernehmen, die sich bislang gefunden hat. Wollen Sie mit in mein Büro kommen? Sie sind Anwalt. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und Sie sind ein Bekannter des Opfers. Hier entlang, Sir. Ein Bekannter? Ich weiß nicht einmal, ob man das sagen kann. Ich bin Sir Danvers nur ein paar Mal begegnet. Zuletzt im Haus eines Freundes. Er hat immer freundlich auf mich gewirkt. Nicht wie ein Mann, der viele Feinde hat. Hier sind wir. Hören wir mal, was die junge Frau zu sagen hat. Ich habe hier einen Bekannten des armen Mannes mitgebracht, Mary. Eine Bekannte bin ich nicht von ihm. Überhaupt habe ich nichts zu tun damit. Wie ich es gesehen habe von oben, war es auch schon vorbei. Konnte ja nicht mal schreien. Niemand wirft Ihnen etwas vor, Mary. Also bleiben Sie ganz ruhig. Mhm. Aber sicher würde es dem Inspektor helfen, wenn Sie einfach erzählen, was Sie gesehen haben. Oh, Mary, wir haben gehört, dass Sie in Ihrer Kammer im Bett lagen, aber nicht schlafen konnten, weil das Mondlicht Sie gestört hat. Also sind Sie aufgestanden, nicht wahr? Und haben zum Fenster hinausgesehen. Ja, und es war so hell, dass man über die Dächer bis zur Themse gesehen hat. Kann bei mir zu Hause in Cork auch so aussehen. Das Wasser ganz silbern. Und unten habe ich einen Mann gesehen, der... Also... Ja? Naja, ich sage ja nur, er hat nämlich auch irgendwie silbern geglänzt im Mondlicht. Sein Haar und der Bart. Ein älterer Gentleman. Sehr nobel. Auf einmal taucht einer aus dem Schatten auf. Ein viel kleinerer Mann. Der geht auf den anderen zu und spricht ihn höflich an. Und der alte Herr beugt sich runter zu ihm und deutet irgendwo hin, als wollte er ihm den Weg zeigen. Ich konnte ihn gut erkennen. Er hat den anderen so freundlich angesehen. Auf einmal sehe ich auch das Gesicht von dem anderen, dem Kleinen, wie er so schräg nach oben blickt. Zum Erschrecken das Gesicht. Teuflisch irgendwie. Eine Fratze. Ich hatte ihn schon mal im Haus meiner Herrschaft gesehen. Hat mir gleich nicht gefallen, der. Und jetzt war es genauso. Hab's mit der Angst gekriegt. Er hat einen Stock dabei gehabt, ja. Mit dem hat er so komisch herumgespielt, während der alte Gentleman freundlich gelächelt und was erklärt hat. Und dann auf einmal, blitzschnell, oh Gott, ich werde es nie vergessen. Auf einmal holt er aus und schlägt dem Alten damit übers Gesicht. Das ist wie entzwei gesprungen unter dem Schlag. Das Blut ist direkt rausgeschossen. Oh Gott! Ein Verrückter war der, ein Wahnsinniger. Hat immer weiter auf den alten Mann eingeschlagen. Auch als der schon hilflos am Boden gelegen hat, hat er es aufgehört. Als er kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat und dann, oh Gott, nein, dann hat er ihm im Stiefel ins Gesicht getreten. Wieder und wieder. Ich habe ihn lachen hören dazu. Ich schwöre es, er hat gelacht. Dann bin ich ohnmächtig geworden in meiner Kammer da oben. Wenn der Mann deinen Herrn besucht hat, Mary, muss er doch seinen Namen genannt haben. Seinen Namen? Oh ja. Und? Hyde heißt er. Mr. Hyde. Oh. Danke, Mary. Wenn der Mann zurückkommt? Keine Angst, Mary, wir passen auf und wir finden ihn. Hoffentlich, Inspektor. Ich habe nicht vor, die Untaten im Einzelnen zu erörtern, die ich unter Edward Hydes Namen beginne. Es gab natürlich Warnzeichen, dass meine Bestrafung nahte. So gab es schon bei der gegen das Kind begangenen Grausamkeit Augenblicke, in denen ich wegen des Zorns der Erwachsenen um mein Leben fürchten musste. Noch vor dem Mord an Sir Danvers Carrow war ich von einer nächtlichen Ausschweifung zurückgekehrt und in Henry Jekylls Gestalt zurückverwandelt, in einen angenehmen morgendlichen Halbschlaf gesunken, als mein Blick auf eine meiner Hände fiel. Wohl eine halbe Minute lang muss ich wie gelähmt darauf gestarrt haben. Das dürre, knöchrige, schwarzbehaarte Etwas mit hervortretenden Adern, bis ich schließlich mit einem Satz aufsprang und vor den Spiegel stürzte. Der Anblick ließ das Blut in meinen Adern gerinnen. Ich war als Henry Jekyll zu Bett gegangen und, kein Zweifel, als Edward Hyde soeben erwacht. Die nochmalige Rückverwandlung gelang zwar, aber ich war gezwungen, eine stärkere Dosis einzunehmen. Es waren die genannten Unzuverlässigkeiten, die einen Schatten auf das Vergnügen warfen, das mir meine Exzesse bereiteten. Alles schien darauf hinzuweisen, dass ich langsam die Kontrolle über mein ursprüngliches und besseres Wesen verlor und in meinem zweiten, schlechteren Selbst aufzugehen drohte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Utterson, Rolf Schult. Lanyon, Friedhelm Ptock. Guest, Christoph Eichhorn. Poole, Horst Bollmann. Inspektor, Michael Habeck. In weiteren Rollen, Rudolf Jürgen Bartsch, Rolf Berg, Daniel Berger, Daniel Brühl, Karin Buchali, Nele Hippe-Davis, Thomas Klenk, Jochen Kolenda, Alf Marholm, Malte Lauritz-Schrage, Reinhard Schulert, Alexandra von Schwerin, Christine Urspruch, Christoph Zapatka und Matthias Fuchs als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Technische Realisation: Rudi Stückrath und Petra Kohn. Regieassistenz Alexandre Povels, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997. Redaktion Martina Müller-Wallraff.